mal schnell nach da vorne vor den Fotografen. Lennart, jetzt komme ich sofort. Vor allem hier dieses Steilstück da noch. Ja, aber der war halt mir im Nacken und ich dachte, komm, jetzt riskier alles. Oh, komm. Hast du den noch? Wir waren hier oben ein bisschen. Yeah. Dann bist du da doch gewesen. Ja. Habe ich das so richtig erkannt. Wir haben uns da oben in der Burg getroffen, ne? Ja, wir haben uns da oben in der Burg getroffen. Und Marco. Jörg. Lenzen, ne? Marco Lenzen. Ach ja. Ja, ich habe mich in der Meldeliste gesehen. Ja. Das war immer der gleiche Familienname, aber selten, ne? Ja, ist auch richtig. Bist du dieses Jahr auch wieder beim Fahrrad? Nee, dieses Jahr nicht. Nee? Ich habe dieses Jahr mal Pausierung eingelegt. Okay. Und ist der Doppelte? Ja. Am Start dieses Jahr? Oder läufst du mit? Ja, im Doppelten. Ich werde dir berichten. Klasse. Ja? Also, super. Bist du irgendwo? Facebook, Instagram? Instagram, ja. Unter deinem Namen? Marco Lenzen, ja. Okay, das wollte ich mir merken. Bis super, dann. Bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende noch. Danke. Aber sehr gut. Ich habe bei den ersten 3 Kilometer, 16 Minuten 50. Dann kam der erste Berg, aber beim zweiten hat er... Hier gibt es nur einen Berg. Ja. Das sind doch Läufermärschen. Schön. Wo es zu mir geht. Oh mein Gott, das wird heute nicht lustig. Und ich muss mich wieder mit Barfuß haben. Da kommt sie. Auf geht's, Birgit! Wie geht's? Schön, lachen! Komm! Jawohl, Birgit! Auf geht's! Mit Foto! Nicht so! Super gemacht! Stark! Boah! Da hat sich der Sport-BH bezahlt gemacht. Sehr schön gesagt. Der erste? Das war ein Irrer. Ich war gerade hier oben, da haben die unten schon geklatscht. Was ist denn das? Jetzt muss ich jetzt hier gucken. Genau die gleichen. Der Hund war mehr. Ich habe mehr gerne drauf geguckt. Ich habe mich mal so geguckt. Super!